Wie jetzt? Ich glaube, es hat geklingelt. Hallo! Hallo, ich bin's, Bernd. Hallo! Warum rufst du jetzt hier an? Ich wollte mich mal melden. Bernd, ja? Ja. Bei dir? Ja, wir sind schon direkt miteinander verbunden. Ich bin jetzt hier im Halligalli. Ja, schön. Ja. Du Glücklicher. Naja, damit ist es so eine Sache. Ich habe gerade festgestellt, dass ich überhaupt kein Geld dabei habe. Ach, und bist du jetzt deswegen unglücklich? Nee, deswegen nicht. Nee? Da ist es schön, finde ich auch. Es ist kein Grund, unglücklich zu sein. Was mich unglücklich macht, ist der Umstand, dass ich mir deswegen hier kein Bier kaufen kann. Ach so. Das ist die Scheiße. Kann doch unglücklich jede Menge Sachen machen. Weil Schwein hier kannst du nicht mal anschreiben lassen. Ja. Das machen wir ja nur so bei Spaß zu trinken, wie Cola. Meine Scheiße hier. Da möchte man auch sofort verzweifeln. So sieht's aus. Kann er sich nicht von jemand anders was pumpen? Pumpen? Ja, allein. Von wem? Kannst du dir das nicht denken? Naja, klar, von mir wahrscheinlich. Deswegen sollte er sonst anrufen. Mhm. Bist du eigentlich eher so ein Pumper? Ich jetzt? Ja. Naja, nur wenn's die Situation erfordert. Ach, das klingt ja ein bisschen sehr nach Niesnutz und Schnorrertum. Ihr mit eurer Hauptstadt habt doch selber schön lieber rausgefunden haben. Ist doch nichts anderes. Nee? Ich komm, leih ihm doch einfach ein paar Mark, wenn's ihn glücklich macht. Nee, mach ich nicht. Ein bisschen was Bares. Ich würde es ja machen, aber ich habe auch kein Bares mehr. Ist das nicht hart? Naja, aber man das kann Leben doch ist hart. Ja, na, aber hat denn nicht jeder das Recht auf ein kleines bisschen Glück? Wieso denn? Was denn für ein Recht? Hast du dich das nie gefragt? Was? Naja. Ob es ein Recht auf glücklich sein gibt? Ja. So ein Rechtsgefühl sagt natürlich nee. Wie sind denn dann aber zum Beispiel die Menschenrechte zu verstehen eigentlich? Wie kommst du darauf? Naja, weil die bedeuten doch am Ende, jeder hat ein Recht auf Glück bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich dieses Recht verspielt. Ach so. Und all unser Tun und Handeln ist doch letztlich auf nichts anderes als persönliches Glück ausgerichtet. Stimmt. Da muss ja doch dein gesundes Rechtsgefühl sagen, es gibt ein Recht auf Glück. Richtig, es gibt ein Recht auf Glück, aber Glück ist gewissermaßen für jeden möglich. Es gibt allerdings auch Umstände, da ist es nicht so ohne weiteres möglich. Welche denn? Das liegt doch auf der Hand. Wovon reden Sie denn alle zurzeit? Weiß ich nicht. Du meinst sicherlich die zurzeit so hohe Arbeitslosigkeit, stimmt? So sieht's aus. Denkst du, dass Arbeitslosigkeit jetzt gewissermaßen so eine Chance, eine Möglichkeit ist, auch glücklich zu werden? Ich bin ja zurzeit arbeitslos. Bist du nicht glücklich? Naja, würde ich schon so sein eigentlich. Du bist gewissermaßen in deiner Arbeitslosigkeit tatsächlich glücklich. Du musst bedenken, dass er nicht mehr lange arbeitslos sein wird. So sieht's aus, schließlich fange ich ja bald bei Fritz an. Aha, etwas schon wieder vergessen? Quatsch. Bis dahin wollte ich aber noch ein bisschen hier im Halligalli bleiben. Wie ist es denn da so, abgesehen davon, dass sie nicht anschreiben? Naja, die Musik ist gut, die Leute sind freundlich. Und Arbeitslose mit Bescheinigung kriegen ein Bier für 75 Pfennig. Echt jetzt? Ja. Ach, deshalb willst du diese Bescheinigung haben? Naja, nee, nee, gar nicht. Sieht's aus, wenn deine Ohren runterkommen, hier ist lustig hier. Ich wollte ja eigentlich schlafen. Ja. Komm, hängen lassen gilt nicht. Hängen lassen gilt nicht? Ja. Du hast aber gesagt, die Berliner haben kein Stehvermögen. Ganz vorsichtig. So vorsichtig. Ich bin Berliner. Aber eigentlich hat er doch recht. Dann nimmst du mich einfach mal aus. Immer die Woche reicht ja. Ich hab das jetzt schon mal öfter probiert. Nee. Versucht man aber klug. Genau ist Na gut.